Erst als König Yabin von Hazor davon hörte, schickte er Nachrichten an König Jobab von Madong, an den König von Simron und an den König von Achsaf. Zweiter, er schickte auch Nachrichten an die Könige im Norden, die in den Bergen, in der Steppe südlich von Kinnaot, in den Ebenen und auf den Höhen von Dor am Meer lebten. Dritter, dazu gehörten die Kanaaniter im Osten und Westen, die Amoriter, Hethiter, Pheresiter und Jebusiter in den Bergen sowie die Heviter am Berg Hermon im Land Mizpah. Vierter, sie zogen mit ihrer ganzen Armee aus, es waren so viele Menschen wie Sand am Meer, und sie hatten sehr viele Pferde und Streitwagen. Fünfter, alle diese Könige einigten sich, zogen los und schlugen ihr Lager am Wasser von Merom auf, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Sechster, da sagte der Herr zu Josua, hab keine Angst vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich dafür sorgen, dass sie alle von den Israeliten getötet werden. Du sollst ihre Pferde unbrauchbar machen und ihre Streitwagen verbrennen. Siebter, Josua und seine ganze Armee überraschten sie plötzlich am Wasser von Merom und griffen sie an. Achter, der Herr gab sie den Israeliten, die sie besiegten und bis zur großen Stadt Sidon, bis Misrephomayim und bis ins Tal von Mizpe im Osten verfolgten. Sie besiegten sie so vollständig, dass niemand entkommen konnte. Neunter, Josua machte es mit ihnen, wie der Herr es ihm befohlen hatte, er machte ihre Pferde unbrauchbar und verbrannte ihre Streitwagen. Zehnter, zu dieser Zeit kehrte Josua um und eroberte Hazor. Er ließ den König von Hazor töten, denn Hazor war früher die wichtigste Stadt dieser Königreiche gewesen. Elfter, sie töteten alle Menschen in der Stadt und vernichteten sie vollständig, so dass niemand überlebte. Josua ließ Hazor danach verbrennen. Zwölfter, Josua eroberte alle Städte dieser Könige und tötete alle Könige. Er vernichtete sie vollständig, so wie Mose, der Diener des Herrn, es befohlen hatte. 13. Die Israeliten brannten jedoch keine der Städte nieder, die auf Hügeln gebaut waren, außer Hazor, das Josua verbrennen ließ. 14. Die Israeliten nahmen alle Wertsachen und das Vieh aus diesen Städten für sich. Dagegen töteten und vernichteten sie alle Menschen, so dass niemand am Leben blieb. 15. Josua handelte genauso, wie der Herr es Mose befohlen hatte und wie Mose es Josua befohlen hatte. Er ließ nichts von dem weg, was der Herr Mose befohlen hatte. 16. Josua eroberte dieses ganze Land, die Berge, das ganze Südland, das ganze Land Gosen, die Ebenen und die Steppe, sowie die Berge Israels und die dazugehörigen Ebenen. 17. Das Land reichte von den kahlen Bergen, die nach Sai ansteigen, bis nach Baal-Geadi im Libanontal am Fuß des Hermon. Josua eroberte alle Könige dieses Landes, besiegte und tötete sie. 18. Josua führte lange Zeit Krieg gegen diese Könige. 19. Keine Stadt ergab sich den Israeliten friedlich, außer der Stadt der Heviter, den Bewohnern von Gibeon. Alle anderen Städte eroberten sie mit Gewalt. 20. Denn der Herr hatte es so bestimmt, dass er ihre Herzen hart machte, damit sie gegen Israel kämpften. So konnten die Israeliten sie ohne Erbarmen vollständig vernichten, wie der Herr es Mose befohlen hatte. 21. Zu dieser Zeit zog Josua aus und vernichtete die Enakiter in den Bergen, in Hebron, Debir und Anab, im ganzen Gebirge von Juda und im ganzen Gebirge von Israel. Josua vernichtete sie und ihre Städte vollständig. 22. Im Gebiet der Israeliten blieben keine Enakiter übrig. Nur in Gaza, Gad und Asdod blieben einige von ihnen. 23. Josua eroberte das ganze Land, genau wie der Herr es Mose befohlen hatte. Er gab es den Israeliten als Besitz, aufgeteilt nach ihren Stämmen und Gruppen. Danach hatte das Land Frieden vom Krieg.